ovvie, passiamo subito all'ultimo oratore, che è il professore Schweitzer. Meine Damen und Herren, ich werde mich wirklich ganz kurz fassen. Ich möchte hier gewissermaßen als Mithelfer dieser Veranstaltung sprechen. Die Veranstaltung ist ja im Hause von Hölderlin ausgedacht worden. Nicht dort, wo er wohnt, sondern dort, wo man bei Hölderlin in Tübingen Wein trinken kann. Und ich möchte hier einfach die Gelegenheit wahrnehmen, Giorgio ganz herzlich zu danken, in welch bewunderungswürdigen Weise er in dieser Kürze diese Tagung ermöglicht hat, zu der wir eingeladen werden konnten. Ich hatte vorgesehen, und ich kann das wirklich nur ganz allgemein und sehr programmatisch machen, ich hatte vorgesehen, über die Ästhetik Schleiermacher zu sprechen und wirklich auch hier in der berühmten hermeneutischen Absicht von Schleiermacher. Schleiermacher hat ja, glaube ich, in Paragraph 17 seiner Hermeneutik davon gesprochen, dass Hermeneutik die Kunst sei, Missverständnisse zu vermeiden. Ich hätte versucht, Missverständnisse, vor allem in der deutschen Tradition, auszuräumen, um damit dann zwangsläufig neue Missverständnisse zu produzieren, damit ich der Hermeneutik die Möglichkeit auch weiterhin geben kann, die Kunst, Missverständnisse zu vermeiden, zu praktizieren, was gewissermaßen zu einer Fortsetzung dieser Tagung bringen würde. Ich darf hier vielleicht auch gleich mit einer kleinen Bemerkung anfangen, was man in Deutschland in dieser Weise gar nicht wahrgenommen hatte. Die Ästhetik von Schleiermacher hat ja in Deutschland, gelingt es gesagt, gar keine Rolle gespielt. Selbst Sintai hatte seine große Not mit dieser Ästhetik und hat sich sehr skeptisch gegenüber geäußert. Die einzige Stelle, wo die Ästhetik Schleiermachers zur Kenntnis genommen wurde, zustimmend zur Kenntnis genommen wurde und dann vor allem in eine lesbare Form übertragen wurde, war Benedetto Croce. Benedetto Croce ist der erste und meines Wissens auch, wenn man jetzt von diesen neueren musikwissenschaftlichen Versuchen absieht, auch der letzte, der darauf hingewiesen hat, dass die schleiermacherische Ästhetik die einzig vernünftige Ästhetik im 19. Jahrhundert gewesen sein. Es wäre wirklich reizvoll, einmal dieses Rezeptionsproblem, wie es Herr Bollner vorhin in der Pädagogik angesprochen hat, aufzuzeigen. In der deutschen Tradition konnte die schleiermacherische Ästhetik nicht rezipiert werden, weil hier das verhängnisvolle imperiale Erbe der Hegelischen Ästhetik und vor allem der Hegelianer über Lukács auf der marxistischen Seite, auf der einen Seite und ich würde sagen in einer fast noch ruinöseren Form über Gadamer in der anderen Seite dann reingekommen ist. Aber darüber wollte ich, das ist ein eigenes Kapitel. Ich hatte eine These vorbereitet, die ich einfach nur als These Ihnen hier vorstellen kann. Ich habe mir die Frage vorgelegt, was bedeutet es eigentlich, dass Schleiermacher während seinem ganzen Leben sich mit ästhetischen Fragen herumgeschlagen hat? Und zweitens, was bedeutet es eigentlich, dass parallel zu dieser ästhetischen Fragestellung denn immer die erziehungswissenschaftliche Fragestellung aufgeworfen wurde. Wenn ich die erste Hälfte unserer Tagung ein bisschen in Betracht ziehe, dann könnte man den Verdacht haben, gut, der Schleiermacher hat hier im Zeichen der Vollständigkeit seines Systems, die Ästhetik gehört in die kritische, zu den kritischen Disziplinen, die Erziehungswissenschaft zu den technischen Disziplinen, war auf Vollständigkeit seines Systems bedacht. Man könnte allerdings auch andersherum fragen, inwieweit ihm das Phänomen der Ästhetik selbst nicht ständig in Unruhe versetzt hat, um von hier aus dann auch Fragen zu erörtern, wie sie etwa im pädagogischen Bereich aufzeigbar wären. Es ließe sich nämlich sehr eindrucksvoll, wenn ich es recht sehe, aber das müsste die Interpretation dann im Detail zeigen, es ließe sich sehr eindrucksvoll zeigen, dass die schleiermacherische Ästhetik eng in Durchführung, in den stilistischen Formen, in der Argumentation sich verschränkt mit seiner Erziehungslehre. Sodass man die Erziehungslehre, dass man die Pädagogik mit den Augen der Ästhetik lesen muss und umgekehrt wahrscheinlich die Ästhetik nur einigermaßen verstehen kann, wenn ich zugleich den Aspekt der Erziehungslehre in Rechnung stelle. Auf eine Formel gebracht in der Ästhetik, und das hat Grotzsche dann sofort wahrgenommen, in der Ästhetik wird von Schleiermacher eine ausdrückliche Hinwendung zu der Praxis und zur Lebenswelt vollzogen. Die Kunst wird aus ihrem, ich sage es einmal ungeschützt, aus einem metaphysischen Überbau herausgelegt und zu einer Angelegenheit der Praxis, und da finden sich genau die gleichen Formulierungen, die Herr Bollner interpretiert hat. Die Kunst als Praxis findet sich schon in den kleinsten Handlungen des Lebens und liegt schon jeder Theorie schon immer voraus. Das Interessante nun ist, auch das wieder nur als zweiter Hinweis, das Interessante nun ist, dass sich an der künstlerischen Tätigkeit rekonstruieren lässt, wie eine Praxis zu begreifen ist, die nicht im Zeichen einer Technologie zu denken ist. Ich sage nochmal, andersherum sagen, wie Herr Giel hat es vorhin angesprochen, wie kann überhaupt eine Praxis gedacht werden, die nicht genieästhetisch irgendwo als Weltpotenzial auf der einen Seite gedacht wird und die nicht hegelsch oder dann in der marxistischen Form später als geschichtsphilosophische Ausfaltung eines zwangsläufigen Prozesses andererseits gedacht werden kann. Also wie kann eine Praxis in nicht technologischer Absicht selbst noch einmal als eine zu gestaltende und gestaltbare Praxis gedacht werden? Und hier finden sich gerade bei Schleiermacher wirklich ausgesprochen beunruhigende Gedanken, die in der Form, wenn ich es richtig sehe, einfach auch unbeachtet geblieben sind. Die ästhetische Fragestellung wird bei ihm ja unter dem Aspekt der Vervollkommnung gedacht. Die Idee der Vervollkommnung, die Theorie der Kunst und eine Theorie des Schönen löst sich ab von einem metaphysischen Begriff des Schönen und ersetzt dann die Idee des Schönen durch eine menschliche Praxis im Zeichen von Lebensbezügen, die ihrerseits wieder Weltbezüge sind und die wiederum unter der Idee der Vervollkommnung stehen. An dieser Stelle, ich habe hier die Sekundärliteratur nicht gründlich genug aufgearbeitet, um mir hier ein endgültiges Urteil zu erlauben, aber an dieser Stelle scheint mir nun die Frage nach dem unmittelbaren Selbstbewusstsein, über die auf dem theologischen Hintergrund bisher diskutiert worden ist, eine eigentümliche Modifikation zu erfahren. Schleiermacher spricht hier, weist dem unmittelbaren Selbstbewusstsein nicht nur eine geistige Dimension zu, sondern lokalisiert das unmittelbare Selbstbewusstsein in der gleichen Weise auf der sinnlichen Ebene und verschränkt es in der Ästhetik, das ich dann mit diesem merkwürdigen Bezeichnung Begeisterung auf der einen Seite und Besinnung auf der anderen Seite, verschränkt diese beiden Pole ineinander und entdeckt hier dann die eigentliche Dimension menschlicher Welthabe in der leiblichen Verfassung und in der Kultivierung des Leibes. Sodass hier, wenn ich es recht sehe, zum ersten Mal und weit über Herbert hinausreichend die Frage aufgeworfen wurde, die dann in den 20er Jahren unter der Fragestellung einer Ästhesiologie des Geistes oder einer Anthropologie der Sinne formuliert wurde. Aber ich habe jetzt schon wieder viel zu lange gesprochen. Meine Absicht war, die Verschränkung der Erziehungslehre in die Ästhetik und umgekehrt sichtbar zu machen, um, wie gesagt, neue Missverständnisse zu produzieren, damit die Hermeneutik sich selbst generierend fortsetzen kann. Dankeschön, grazie. Ora mi chiedo come dobbiamo procedere. Quanto tempo ci rimane? Pochino, 20 minuti. Perché il Monsignor Roger deve dare un po' saluto, perché sì. È il Monsignor Roger che ha organizzato tutto, e lui, dobbiamo dare tutto a lui, Se per criticare la dialettica posso fare paura, no? Ora diamo la. Un discorso di parole Monsignor Roger qui? No. Questo qua è solo un partito di Tubinga. Solo per la macchia di Tubinga. Allora, chi chiede la parola? Incoraggiamo subito a prendere la parola l'argomento della pedagogia. Cerchiamo di esprimerci in modo intelligibile anche per gli italiani. Ich habe mir viele Punkte notiert im Laufe dieser sehr interessanten Vorträge und Vorgaben, beginnend damit, dass ich mich einen Moment erinnert habe an die Möglichkeit, Schleiermacher könnte als Ahnherr der anti-autoritären Erziehung Beschlag genommen werden. Dann ist mir gekommen eine Idee, ob diese Sache mit der strengen Gegenwartsbezogenheit der Erziehung möglicherweise zusammenhängt mit einer theologischen Konzeption Schleiermachers, nämlich mit einer bestimmten Form von Eschatologie, die man als die präsentische Eschatologie bezeichnet, die in gewissen Gegensatz oder Spannung steht zu der üblichen futurischen Eschatologie. Die futurische Eschatologie ist also die traditionelle Lehre von den letzten Dingen, die in den letzten Jahrhunderten auch in der modernen Religionskritik stark in den Verdacht geraten ist. Sie tröste den Menschen hinweg über gegenwärtige Probleme, mache ihn träge und so weiter, weil ja in Zukunft die eigentliche Vollendung erst zu erwarten sei. Ich glaube nicht, dass man Schleiermacher ohne weiteres festlegen kann auf präsentische Eschatologie, wie das etwa in der existenzialen Theologie unseres Jahrhunderts vertreten wird, um nur einen Namen zu nennen, Rudolf Bultmann und viele andere, die dann auch mit Recht sich auf bestimmte Texte des Neuen Testaments, vor allem des Johannesevangeliums, aber auch Paulusbriefen beziehen. Ich möchte aber jetzt auf einen Punkt eingehen, der in den letzten Referaten stärker herausgestellt wurde, nämlich eine gewisse Zurückweisung von Zielkategorien in der Erziehung und deren Ersetzung etwa durch den Gesichtspunkt des Könnens beim Handeln allgemein und eben auch in der Erziehung. Und mir scheint jetzt gerade von gegenwärtig aktuellen Problemen her das einfach irgendwie missverständlich oder anstoßerregend, wo etwa das Schlagwort "Wir dürfen nicht alles machen, was wir können" sehr bekannt ist und auch sehr berechtigt erscheint. Natürlich, die Pädagogik ist von den Zielkatalogen zu Tode gehetzt worden, aber was passiert, wenn die Zieldiskussion ausgeklammert wird? Wohin läuft die Erziehung? Es war die Rede von der richtigen Auflösung der Extreme, die als solche nicht realisierbar sind. Worauf bezieht sich das richtig? Gibt es Normen, irgendwelche Normen, an denen sich der Erzieher orientiert in der Frage, wo er unterstützt oder wo er korrigieren muss? Ist das selbstverständlich oder ergibt sich das ohne weiteres aus der Situation? Oder woher nimmt er diese Orientierung? Anders gefragt, muss nicht Pädagogik irgendein Menschenbild haben als Kriterium, dass sie quasi ihren Erziehungsentscheidungen zugrunde liegt und an dem sie sich orientiert? Domanda del Teologo. I criteri della pedagogia, ci sono altre domande, mentre il prossimo si prepara, ricordo un testo che è stato già menzionato dal professor Osculati, la Trauerrede al funerale del suo figlio Nathanael, che è come una piccola sintesi dei concetti pedagogici di Schleiermacher, l'unico figlio maschio che aveva avuto all'età di 52 anni, che è morto all'età di quando lui aveva 61 anni, all'età di 9 anni, e un'espressione di fiducia che questo ragazzo si sarebbe, con le sue possibilità, che erano limitate, come dice, non era un ragazzo molto brillante, con le sue possibilità a lui è nato, si sarebbe sviluppato in un modo positivo anche quando certe störungen come sono naturali per la vita dell'uomo si sarebbero avverate nel corso della sua vita, ma la fiducia che anche queste störungen, questi impedimenti sarebbero stati superati. E anche in questo discorso si vede anche il nesso con la teologia e l'esperienza religiosa. Quando lui, come pensatore, si rifiuta di accettare ogni tipo di consolazione che è in corso, ma non cade nel nulla, ma dice, quindi quando tutte le consolazioni non mi possono veramente convincere, mi rimane come unica, ultimo fondamento quella parola di Gesù, Padre, io voglio che quelli che tu mi hai dato siano dove sono io. Ecco, la parola giovanica rimane come fondamento di fiducia, molto tipico per Schleiermacher. Ma adesso ho parlato troppo e il prossimo oratore è andato al microfono. Per rispetto alla riservatezza della scuola di Tubinga, una domanda brevissima. Chiederei al professor Kümmel se può chiarire ulteriormente un momento, per quanto è possibile, il rapporto tra il momento religioso-etico e la dimensione del conoscere e dell'agire nell'ambito della pedagogia alla quale accennato. Mi interesserebbe particolarmente per ragioni nascoste di carattere puramente teologico, ma alle quali spero voglia dare un aiuto. Grazie. Devo dire che sono rimasto impressionato molto a fondo dall'esposizione del professor Bollo, anche perché in fondo la ricerca che in Italia si sta sviluppando su Schleiermacher lascia, ha tagliato fuori responsabilità di ognuno di noi, ovviamente, questo aspetto che invece, da quanto emerso dalla sua esposizione, è importante anche come verifica, e io così ho letto, diciamo, il suo contributo, come verifica di un modello di pensare che è attivo, che agisce e in funzione proprio nella pedagogia, come l'abbiamo visto in funzione. Anzi, una impressione che io ho da questi giorni, un'impressione ritengo molto positiva, è questa: che a partire da punti di vista differenti, da campi, da approcci, diciamo, variegati, che danno luogo poi alla discussione, si verifica una concentrazione a quello che io ieri chiamavo la Sache, no? Diciamo, del pensare di Schleiermacher. Io volevo porre due domande, una al professor Bollo, un'altra al professor Kuhlmann. La prima è il ruolo, ecco, ovviamente risultava probabilmente questa prospettiva fuori campo, ma ecco, il rapporto tra l'attività educatrice di pedagogische Tätigkeit e le istituzioni educative. Siccome, per quello che io ne so, è questo una delle linee portanti dell'attuale pedagogia, no? Cioè la elaborazione rispetto alle istituzioni educative. E Schleiermacher ha prodotto qualcosa anche in questa direzione. Io mi riferisco alla questione della fondazione dell'università. Sì. Ecco, che rapporto, brevissimamente, che pedagogia Tätigkeit und die institutionelle Anstalt der Pädagogik. Il professor Kuhlmann ha parlato di praxis estetica. Ecco, io ieri precisavo la differenza per la dialettica molto rilevante, ma ritengo anche per l'estetica, perciò vorrei un chiarimento, tra praxis tecnica o morale e poiesis estetica. Viene messa in funzione questa distinzione, diciamo, nelle lezioni sulla estetica, e appunto ritengo che dietro poi a monte c'è la distinzione kantiana tra ragion pratica e critica e giudizio. Die Frage an Herrn Bollo war gerichtet auf die Weise, in der das Verhältnis der pädagogischen Wirklichkeit, Praxis des Erziehungsprozesses zu den Institutionen der Erziehung, den öffentlichen, nämlich an Institutionen der Erziehung, nicht wahr, zu denken sei. Die Aufgabe Kirche-Staat, freie Organisation. Ja. Bin ich also jetzt etwas ungeschützt antworte? Zunächst zu den Dingen von Schleiermachers dialektischem Denken gehört auch eng seine Frage, wie weit soll die Erziehung auf einen vorhandenen Staat und die vorhandenen Institutionen abliefern, wie er sagte, wie weit ist sie verpflichtet, für einen neuen, besseren Staat zu erziehen. Und dieses ist bei ihm wieder in einem charakteristisch dialektischen Verhältnis zu den Dingen, wo ich sagte, wo Schleiermacher vielleicht etwas zeitbedingt ist, die Gefahr, dass er zu einer revolutionären Pädagogik erzieht, die ist ausgeschlossen und vielleicht ist das Gegenteil da, wo wir Schleiermacher gegenüber zurückhaltend zu sein haben. Auf der einen Seite, er sagt, die Erziehung hat wieder die charakteristische Doppelaufgabe, den gegenwärtigen Staat abzuliefern und für die Verbesserung des Staates zu erziehen. Aber jetzt gefährlich wird er für mein Gefühl da, wo er eine vielleicht übertriebene Angst hat, dass die Erziehung zu Revolutionären erzieht, und darum ist für ihn für großen Wert, dass die Erziehung, soweit sie auf Verbesserung zieht, anknüpfen muss und ausgehen muss von dem Vorhandenen. Also Verbesserung als Verbesserung in der Anerkennung des einmal Vorhandenen. Und da ist für mich die Frage, wie weit er da nicht zu zeitbedingt konservativ war. Aber das grundsätzliche Problem der beiden Seiten, das ist auch an dieser Stelle wieder etwas. Ja, Sie müssen entschuldigen, wenn mir die Sachen jetzt etwas durcheinander gehen. Eine Ich meine, ich kann so nicht antworten. Ich muss also etwas improvisiert sagen. Die Frage nach den Erziehungszielen, die Frage nach dem Bild vom Menschen. Ich kann nur die These hinstellen, in dem Augenblick, wo die Erziehung glaubt, ein verbindliches Bild vom Menschen zu haben, in dem Augenblick ist sie tot. Ach, das ist der ewige Kampf zwischen Theologie und Pädagogik, den wir auch haben. Ich vorrebbe rispondere anche Kümmel, Leiter der Mann. Ich erlaube mir hinzuzufügen, da ich ja auch Theologe bin, dass Schleiermacher Theologe war und offensichtlich Pädagogik und Theologie eines bestimmten Types nicht im Kampf gesehen hat. Erlaube mir eine zweite Bemerkung, dass sozusagen der reformerische, nicht-revolutionäre oder antirevolutionäre Zug in Schleiermacher zweifellos zeitbedingt ist, aber man muss auch das Positive des reformerischen Impetus, der in seinem ganzen Denken wirksam ist, sehen. Revolution war doch durch die Französische Revolution in ihrer Auswuchsphase kompromittiert, sozusagen im Verdikt in ganz Deutschland. Ja? Revolution war also als ein Extrem in dieser Form sozusagen unmöglich gemacht, obwohl der Ansatz der Französischen Revolution als ein menschheitlicher Fortschritt von Schleiermacher ausdrücklich positiv gewertet worden ist, wie auch in den anderen Schwaben, nicht wahr, seiner Generation. Und zweitens muss man vielleicht auch an die Pädagogik, den Sitz der Pädagogikvorlesung in den 20er Jahren denken. Das ist das Klima nun einer solchen Reaktion und Restauration, die ihm ja das Leben so furchtbar verdüstert hat, auch in der ja zwar als Verführer der Jungen gegolten hat bei der Polizei und beim König, sodass man vielleicht hier eine gewisse Rücksicht auch in der Ausdrucksweise bei ungemindertem reformerischen Impuls in ihm selbst in Rechnung stellen muss. Ich sage nicht Opportunismus, aber einfach sozusagen, er stand ja in gewisser Weise auch mit dem Rücken zur Wand. Ja, in seiner öffentlichen Situation. Darauf hat ja Herr Osculati auch ganz gut hingewiesen. Ja, aber schließlich habe ich auch noch eine eigene Frage. Ich war mir ist bei dem Begriff von den Handlungen, der Praxis, Handlungen, Organisation des Handelns und dergleichen eine Grenze Schleiermachers, die auch erwähnt worden ist, doch schon aufgefallen. Es gibt ja im Leben auch Kampfhandlungen, nicht wahr? Da kam mir der kriegerische Begriff der Kampfhandlungen, den haben wir doch aus den Nachrichten gesagt. Diese ganze Dimension sozusagen ist der sozialen und politischen Wirklichkeit, die sich sozusagen als tötende Wirklichkeit, als agonistische, nicht im sportlichen, sondern im vernichtenden Sinne uns ergeben hat und auch damals doch eigentlich in der Erfahrung sein konnte. Nicht wahr? Denn die Kriege waren ja furchtbar genug, die es dort gegeben hatte, die Todesfälle. Das ist vielleicht doch eine Grenze. Hier ist also die Frage der Begründung des Vertrauens bei dieser Grundfiducia, nicht wahr, bei Schleiermacher zu stellen. Und ich lese aus einem nur einen Satz hier vor, den Herr Schulze, Theodor Schulze, über die Pädagogik an diesem Zusammenhang auch dieses Problem, nicht wahr, Auschwitz wäre ihm undenkbar gewesen. undenkbar, ja, aber wen, nicht nur ihm, ja, wohlgemerkt, ja, nicht nur Schleiermacher, sondern im ganzen Jahrhundert und wahrscheinlich uns auch allen, wenn wir vorher gelebt hätten, undenkbar gewesen. Ja. Aber hier, nicht wahr, in jedem Fall speist sich seine Zuversicht, Wort Zitat von Schulze, nicht aus einer irgendwie gearteten technologischen, revolutionären oder chiliastischen Zukunftserwartung, sondern aus der zurückliegenden Erfahrung, dass die Einigung von Vernunft und Natur in jedem Menschen und in jedem menschlichen Gut eine schon lange wirksame Realität ist. Und dass mit jedem neugeborenen Menschen immer wieder die Hoffnung auf eine neue und weitere Lösung heranwächst. Seine Zuversicht wurzelt weniger in einem neuzeitlichen Fortschrittsglauben als in christlicher Frömmigkeit. Das ist also die These. Und was er als fortschrittliche Lösungen erwartet, sind nicht so sehr wirksamere Maschinen, Techniken und Organisationen, sondern reichhaltigere Äußerungen des individuellen Selbstbewusstseins in einem gemeinschaftlichen Leben. Altere Domande. La risposta di Kümmel, alla domanda di Oscolati. Antwort von Herrn Kümmel auf die Frage von Oscolati, ist da noch etwas zu sagen? Allora, Herr Kümmel, können Sie noch einmal in zwei Worten Ihre Frage an Herrn Kümmel zusammenfassen? Ja. Allora, rimandiamo questo e ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti, soprattutto l'oratore di questo principale di questa mattina, professor Bollo, per la sua esposizione così classica, ricca, storica, interpretativa, che ci rallegriamo di poter leggere in un futuro non lontano. Wir freuen uns, Ihren Vortrag bald lesen und genauer nachdenken zu können. Ich habe einen großen Genuss gehört und ich würde wünschen, dass wir eine Stunde Zeit hätten zum Reden über diese Dinge, aber die Zeit ist begrenzt und wir müssen eine solche Tagung als eine Fülle von Anregungen, die in den Köpfen weiterwirken, nehmen. Ich nehme an, dass jemand anders jetzt die Tagung noch schließen möchte. Ich habe mein Geschäft beendet. Pochissime parole perché non voglio prolungare indebitamente la dialettica e perché pur avendo, cioè mi sento un po' un town guest, un po' insomma un osservatore marginale rispetto alle vostre competenze che così hanno brillato in questi giorni. Quindi non posso dire altro che una impressione ecco, del tutto periferica, ma la dico molto di cuore, cioè mi sono reso conto, così ascoltando con grande interesse, non solo del livello di questo simposio, avete capito subito dal mio intervento tecnico la prima giornata, ho voluto, certo sono contento che sia stata raccolta ogni briciola, jede Brotsamen von diesem Symposium, volte also smirsetzeswert, ma ecco quanto ho goduto personalmente, io sono più storico che non teologo direttamente, la mia materia è storia della Chiesa, anche se insomma, a suo tempo ho fatto teologia e filosofia, ma ecco nel sentire a mio modo, nella mia lunghezza d'onda, nella mia condizione particolare, ecco, di un po' estraneo ai lavori per quanto riguarda la filosofia e forse invece per altri versi collocato in una attività pratica che riguarda un po' la pedagogia per i teologi, per la formazione dei teologi e dei teologi dei sacerdoti e per un certo lavoro che vado svolgendo nel campo della liturgia e nel campo dell'arte sacra nella diocesi, così terra a terra come insomma bisogna fare quando in una famiglia bisogna far di tutto. Ecco, l'impressione che mi ha molto stimolato è stato questo discorso di una, io dico a modulo per modo mio, di una theologis aesthetic, di una estetica teologica che, insomma, opera attraverso altri istinti, pur senza disprezzare niente di quello che le scienze classiche ci hanno dato, e che personalmente mi costituisce da tempo un orientamento verso cui cerco di lavorare anche con i cristiani semplici, che danno più soddisfazione nel reagire quando il discorso si porta in quella direzione. Ho sentito un fortissimo aiuto, ecco, ad una riflessione approfondita e estremamente attuale, estremamente vicina ai nostri problemi, anche per quanto riguarda la liturgia, per esempio, no? I problemi della celebrazione, i problemi della rappresentazione del sacro, che non sia solo un ricordo formalistico, ma qualche cosa che parla vivo ancora oggi. Insomma, mi pare che per tutte queste cose sono state dette cose interessantissime che io non mi attendevo di trovare, e che invece per altri versi, vi confesso, desidererei che in tutte le direzioni sentite potessimo ancora avere occasione qui in questo ambiente di portare avanti, di sviluppare, di far crescere come un apporto che mi sembra necessario, non soltanto stimolante. Per questo esprimo la mia gratitudine, il mio ringraziamento più vivo, e anche la speranza che, insomma, il nostro istituto, che ha potuto profittare di questo incontro, possa almeno in occasioni successive ancora essere aiutato a crescere in questo senso. Ringrazio i relatori, che ho ammirato senza condizioni, ringrazio il nostro professor Penzo, che ha coordinato questa cosa, e se posso tornare al pensiero della dialettica, ecco, ho ammirato non solo il dialogo interdisciplinare, perché io nella mia pochezza certe volte non sapevo dire siamo nella teologia o siamo nella filosofia, poco importa, importa che possiamo arrivare a fare dei passi in avanti nella conoscenza di queste realtà così elementari e sublimi insieme. Però poi, insomma, come poche volte ho l'impressione che il dialogo, la dialettica anche tra le lingue, oltre che tra gli uomini, ha funzionato come noi veramente desidereremmo funzionasse sempre, e anche in questo senso mi sento molto convinto, ecco, di questo nostro essere stati insieme, e mi auguro che, insomma, qualche altra occasione ancora ci possa essere. Credo che il nostro istituto, se appena il professor Penzo ci mette insieme le relazioni, il testo, e anche, insomma, ci aiuta a coordinare un po' la redazione degli interventi principali, da parte nostra saremmo lietissimi di pubblicare in un volume o in una lingua tutto in italiano, oppure anche nelle due lingue, vero? Sì, bene. Insomma, gli atti di questo convegno, io sarei il primo che felice di questa possibilità, e senza dubbio la possibilità materiale l'Istituto di Scienze Religiose ce l'ha, insomma, anche in questo senso sarei lieto di lasciare un ricordo a tutti i presenti, vero? Grazie. Raggiungi subito al professor Roger, cioè se siete così gentili di mandare in modo questo completo i vostri contributi quanto prima, perché voi sapete. Io se stavo stato preciso divento un artista. Io direi un mese, va bene? Ti va? Ah sì. Hai visto che vuoi due? Due mesi. Due mesi, va bene? Ah sì. No, a chi? A Minestrina? Alla segreteria? A Minestrina, se dopo Minestrina chiama me, così li vediamo tutti e mettiamo a posto, va bene? Sì, indubbiamente deve essere tutto quanto vada a posto Minestrina, e dopo con Minestrina vediamo e coordiniamo e facciamo vediamo come posso potete, però due mesi e due giorni, non di più. Bene. E grazie a tutti.